Gegen Mittag des übernächsten Tages erreichten wir den Park von St. Louis. In seiner ganzen Ausdehnung und Schönheit lag er vor uns. Wälder, Prärien, Felsen und Gewässer wechselten miteinander ab. Bevor wir an einem günstigen Platz Halt machen konnten, trafen wir auf eine Fährte, die Winnetou genau untersuchte. Er stieg ab und verschwand in einem kleinen Wäldchen. Bald war er zurück und berichtete, dass dort drinnen 13 weiße Männer lagerten. Wahrscheinlich Tramps oder ehemalige Goldgräber, die sich jetzt durch Räubereien und Überfälle über Wasser hielten. Die Überraschung war nur, dass diese Vagabunden unseren geheimnisvollen Freund Colmar Pushy gefangen hatten. Nun, es war nicht schwer, die Männer mit leichtem Druck zu überreden, den Indianer freizulassen. Sie hatten versucht, von ihm etwas über Goldfundstellen zu erfahren, aber natürlich damit kein Glück gehabt. Auf seinen Wunsch hin sahen wir von einer Bestrafung der Vagabunden ab und ritten davon, ohne uns noch einmal umzusehen. Nach einem scharfen Ritt legten wir eine kurze Ruhepause ein. Danach stand Colmar Pushy als erster auf, bestieg sein Pferd und sagte: »Meine Brüder haben Colmar Pushy einen großen Dienst erwiesen. Er dankt ihnen und wird sich freuen, sie einmal wiederzusehen.« »Will mein Bruder schon fort? So schnell?« »Ja, Colmar Pushy ist wie der Wind. Er muss dahin gehen, wohin er soll. Und seine Aufgabe gebietet ihm, allein zu sein.« »Gut, nur noch das. Wenn mein Bruder Colmar Pushy fort muss, so bitte ich meine Schwester Colmar Pushy noch hier bei uns zu bleiben.« »Uff! Hältst du mich etwa für ein Weib? Du irrst! Wie könnte ein Weib ein solcher Krieger sein, wie Colmar Pushy ist?« »Aua, die schöne Schwester Dithericos konnte schon in ihrer Jugend gut reiten und schießen. Bleibst du nun?« »Was? Was weißt du von Tawa? Und was kannst du von Dithericos wissen?« »Ich weiß viel, sehr viel von beiden. Ist meine Schwester Colmar Pushy stark genug in ihrem Herzen, es zu hören?« »Sprich, ich bitte dich.« »Ich weiß, dass Dithericos auch Wavadere genannt wurde.« »Uff, uff.« »Ich kenne Tibuvete und Tibutaka und die Geschichte vom Myrtenkranz.« »Und ich soll dich grüßen?« Von Leo und Fred Bender. Apanatschka kennt diese Namen. Old Shatterhand möge ihm sagen, warum weint Colmar Pushy darüber? Sie ist deine Mutter, Apanatschka. Nicht Tibuvete. Uff. Das ist Leo Bender? Nicht Leo, sondern Fred, der jüngere Bruder. Mein Sohn. Fred, mein Sohn. Du bist meine Mutter. Oh. Tibuvete ist die jüngere Schwester deiner Mutter. Sie zog dich auf. In ihrer Jugend hieß sie Tocbela. Uff. Mrs. Bender, würdet ihr eure Schwester wieder erkennen? Ganz gewiss. Kennt ihr auch den Mann eurer Schwester? Lothar Thibault, der Taschenspieler, ist nicht ihr Mann. Mein Bruder, der Padre Dithericos, unterbrach die Trauung und schoss auf Thibault. Ja, ich weiß. Mr. Shatterhand, ich bin so glücklich, in Apanatschka meinen Sohn Fred wiedergefunden zu haben. Wisst ihr vielleicht auch etwas über meinen ältesten Sohn Leo? Ich denke doch, Mrs. Bender. Auch er lebt und hat lange Jahre nach euch geforscht. Oh. Vielleicht könnt ihr auch ihn schon bald in die Arme schließen. Oh. So habt ihr wohl von ihm all das erfahren, was ihr wisst? Nein, von ihm habe ich kein Wort erfahren. So wisst ihr auch sicher nichts von dem Manne, der an unserem Unglück schuld ist? Ihr meint... Ich meine den Stiefbruder meines Mannes, John Bender. Aber eigentlich hieß er Etters. Denn Etters? Ja, ihr kennt ihn. Ich glaube schon. Erzählt, Mrs. Bender, warum habt ihr überhaupt damals mit eurem Bruder und eurer Schwester heimlich den Stamm der Hopi-Indianer verlassen? Mein Bruder Dithericos, von den Weißen Derrick genannt, war ein berühmter Prediger, hatte aber nicht studiert. Um das nachzuholen, ging er in den Osten Amerikas. Meine Schwester Tocbela und mich nahm er mit. Er wollte aus uns Christinnen machen. Ich lernte Bender kennen und wurde seine Frau. Wir waren glücklich, bis Dan Etters in unser Haus kam. Er brachte einen Freund namens Thibault mit. in den sich meine junge Schwester verliebte. Als mein Mann erfuhr, dass dieser Thibaut kein ehrlicher Mensch war, verbot er ihm und den Etters, uns jemals wieder aufzusuchen. Die beiden beschlossen, sich zu rächen. Sie richteten Bender, meinen Mann, geschäftlich zugrunde und brachten durch falsche Beweise ihn, meinen Bruder Derek und mich ins Gefängnis. Meine beiden kleinen Söhne, Leo und Fred, nahm meine Schwester Togbela zu sich. Ihr, die an Freiheit gewöhnte Indianerin im Gefängnis? Ja. Meine Schwester versprach diesem Thibaut, seine Frau zu werden, wenn er für unsere Befreiung sorgen würde. Er überredete einen Gefängniswärter, der mit meinem Bruder floh. Mit ihm allein? Warum ließ man euch und euren Mann zurück? Des Goldes wegen. Unsere Befreiung hätte viel Geld erfordert. Mein Bruder Derek kannte einige Fundorte in den Bergen. Er belohnte den Helfer, diesen Gefängniswärter, der Togbela und meine Söhne bei sich aufgenommen hatte. Dann kam mein Bruder zurück, um auch Bender und mich zu retten. Er kam zu spät. Ich wurde zwar frei, aber mein Mann war inzwischen im Gefängnis gestorben. Wie fandet ihr eure Schwester wieder, Mrs. Bender? Derek und ich kamen gerade im letzten Augenblick nach Denver, um die Trauung Togbelas mit Thibaut zu verhindern. Mein Bruder riss der Braut den Myrtenkranz vom Kopf. Es entspann sich ein Kampf zwischen den Männern, bei dem Derek den Schuft Thibaut in den Arm schoss. Meine arme Schwester Togbela verlor durch die Ereignisse ihren Verstand und war nur dann ruhig, wenn man Fred, meinen jüngsten Sohn, bei ihr beließ. Sie war gut zu mir, wie eine wirkliche Mutter. Ich weiß, mein Sohn. Doch was war aus meinem Bruder Leo geworden? Mein Ältester wurde von dem Manne erzogen, der den Padre Didrico, meinen Bruder, befreit hatte. Bei ihm blieben wir, bis das Gold aufgebraucht war. Und dann zog ich mit Derek in die Berge, um Neues zu holen. So kamt ihr hinauf zum Schaumfall, nicht wahr? Ja, doch am sogenannten Teufelskopf wurden wir von Etters und Thibaut, die uns gefolgt waren, überfallen. Derek starb vor meinen Augen. Seine Mörder fesselten mich. Und da sie bei uns kein Gold fanden, wir waren ja noch gar nicht an der Fundstelle gewesen, beschlossen sie, in ihrer Enttäuschung und Wut, mich nicht ebenfalls schnell zu töten, sondern langsam verschmachten zu lassen. Sie ließen dich bei deinem toten Bruder zurück? Ja. 3 Tage und 4 Nächte lag ich gebunden auf seinem Grab und war dem Sterben nahe, als Indianer vom Stamme der Capote-Utes kamen und mich befreiten. Ach, seltsam. Weiter. Ihr junger Häuptling, Tusagasaric, wollte mich zu seiner Squaw machen. Uff. Aber ich weigerte mich. Tusagasaric, also unser Freund Schwarzer Hund. Ja. Endlich, nach 2 Jahren ließen mich die Newtays wieder in Freundschaft ziehen. Ich eilte sofort nach Denver. Meine Kinder waren verschwunden. Etters und Thibaut hatten meine arme, geistesschwache Schwester gezwungen, mit ihnen in den Westen zu reiten. Sie folgte ihnen, aber sie bestand darauf, den Knaben Fred mitzunehmen. Auch meinen Sohn Leo konnte ich nicht auffinden. Er hatte mit seinem Pflegevater die Stadt verlassen. Und jetzt wohnt dieser Mann, der mit der Belohnung für seine Hilfe bei der Befreiung eures Bruders ein angesehenes Bankgeschäft eröffnet hat, in Jefferson City. Oh. Er lebt dort unter dem Namen Wallace. Und ich kann euch versichern, Mrs. Bender, er hat euren Sohn Leo sorgfältig erzogen. Oh, ihr macht mich so glücklich, Mr. Shatterhand. Und von diesem Bankier Wallace habt ihr also euer Wissen über die damaligen Ereignisse, nicht wahr? Wenigstens teilweise. Doch erzählt jetzt weiter. Ja, damit bin ich schnell fertig. Überall suchte ich meine Kinder, doch vergeblich. Ich ritt über alle Savannen, durch alle Täler. Ich forschte in den Städten und bei den roten Stämmen. Als Frau hätte ich das nicht tun können. Deshalb legte ich Männerkleidung an. Darum? Nach Jahren verzweifelten Suchens beschloss ich, den Mörder meines Bruders zu bestrafen. Eines Tages wird es ihn an die Stätte seiner Tat zurückziehen. Ich weiß es. Ich warte auf ihn. Hier oben, am Teufelskopf. Mrs. Bender, seit jener Zeit sind so viele Jahre vergangen. Würdet ihr ihn noch erkennen, wenn er wirklich käme? Und wenn er sich noch so verändert hätte? An seinen Zähnen würde ich ihn wiedererkennen. An den beiden Zahnlücken, meint ihr? Was? Auch das wisst ihr? Könnt ihr mir auch sagen, wo ich diesen Etters finden kann, Mr. Shatterhand? Beruhigt euch, Mrs. Bender. Er ist tatsächlich unterwegs zum Teufelskopf. Ah. Und hinter ihm kommt Thibaut mit eurer Schwester Togbela. Nein. Er hat lange Zeit als Medizinmann bei den Comanchen gelebt. Oh, hört auf, ich bitte euch. Mein Kopf braucht Zeit, um das alles zu begreifen. Nun, Mrs. Bender, jetzt werdet ihr doch wohl mit uns gemeinsam hinaufreiten zum Teufelskopf. Wenn ich euch führen darf, ich kenne dort oben jeden Weg. Das stimmte allerdings.